Lektion 7, Text 2. Und für Egon? Oh je, jetzt ist schon bald wieder Weihnachten und ich muss noch Geschenke kaufen. Na, das wird wieder teuer. Wem muss ich denn was schenken? Also, da ist natürlich Herbert. Ihm schenke ich einen guten Kassettenrekorder für die Stereoanlage. Den wünscht er sich schon lange. Aber der kostet bestimmt viel. Naja, Herbert hört ja so gerne Musik. Und für Paul? Ein Buch? Ach, ich weiß nicht. Der spielt doch so gerne Fußball. Ja, dem schenke ich einen neuen Fußball. Das ist gut. Also, ich schreibe das alles am besten mal auf. Für Herbert einen Kassettenrekorder, Paul bekommt ein Buch, nein, einen Fußball. Aber Ilse, die liest doch so viel. Ihr kann ich ja ein Buch schenken. Und für Egon? Das ist schwierig. Auch ein Buch? Aber der liest ja nicht. Und Musik gefällt ihm auch nicht. Aber ein Feuerzeug. Ja, das ist es. Und Erika schenke ich eine Lampe. Obwohl, nachher gefällt ihr die nicht. Dann nehme ich besser eine Vase. Aber was für eine? Sie hat ja so viele. Nein, eine Vase ist besser für Helga. Die liebt Blumen und kann bestimmt immer eine Vase brauchen. Und einen schönen Kugelschreiber für Karl. Der schreibt doch so gerne Briefe. Und Briefpapier für Anne. Ja, genau. Vielleicht schreibt sie mir dann mehr. Und für Erika? Mein Gott, ist das schwierig. Sie hat ja auch gar keine Hobbys, nur Fernsehen. Und eine Schallplatte? Nein, das ist nichts für Erika. Aber Birgit und Thomas, die tanzen doch so gerne. Tango, ja genau. Ich schenke ihnen eine Tango-Platte. Das ist eine gute Idee. Erika schenkt mir nie etwas. Warum muss ich ihr dann was schenken? Genau. Diesmal schenke ich ihr nichts. Und ich, was bekomme ich? Bestimmt wieder nur langweilige Sachen. Eine hässliche Vase, die steht dann im Schrank. Oder eine Flasche Wein. Die trinkt dann Herbert.